Es ist 4 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Marat Hellmann. Guten Morgen. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. US-Präsident Biden hat deutliche Worte an den russischen Präsidenten gerichtet. Putin sei isolierter von der Welt als je zuvor. Bei seiner ersten Rede zur Lage der Nation hat Biden wegen des Krieges in der Ukraine Putin mit Konsequenzen gedroht. In unserer Geschichte haben wir immer wieder gelernt, wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggressionen zahlen, werden sie noch mehr Chaos stiften. Sie machen einfach weiter. Die Kosten und die Gefahren für Amerika und die Welt steigen und steigen. Deshalb ist die NATO-Allianz gebildet worden, für Frieden und Stabilität in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Biden sagte, man werde weiter zusammenstehen. Der russische Präsident habe die Entschlossenheit des Westens unterschätzt. Selbst wenn Russland auf dem Schlachtfeld vorankommen sollte, so Biden, werde Putin langfristig einen hohen Preis bezahlen. Der US-Präsident lobte außerdem die Ukrainer für ihren Widerstand gegen das russische Militär. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe in der 6. Nacht in Folge unvermindert weiter. Aus der zweitgrößten Stadt Charkiw wurden wieder Explosionen gemeldet. Und auch in Kiew sind die Bewohner dazu aufgerufen, in Kellern und U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Christina Nagel, WDR Moskau. Es gibt weiter Luftalarm in Kiew. Da hatte es ja auch am Abend nochmal zum Teil schweren Beschuss gegeben. Es hatte einen Angriff gegeben auf den Fernsehturm. Dabei sollen es auch Tote gegeben haben. Der Bürgermeister von Kiew spricht von 5 Toten, von Passanten, die da eben in der Gegend unterwegs waren. Es werden weiter heftige Gefechte gemeldet aus Cherson, nahe der Krim. Aber auch in Mariupol sollen weiter Kämpfe toben. Das heißt, es ist eine sehr unruhige Nacht und eine Nacht, die wenig Gutes verheißt. Bundesaußenministerin Baerbock hat in der UNO-Vollversammlung in New York alle Länder dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen den russischen Angriff auf die Ukraine zu stellen. In einer emotionalen Rede sprach sie auch von Kindern, die sich vor Bomben verstecken müssten. Und Russlands Aggression gegen die Ukraine basiere auf Lügen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht leicht bewölkt, aber trocken bei +3 bis -5 Grad. Der Tag bringt dann viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. In Meinerzhagen 9 Grad, in Rheine und Gütersloh 10 Grad und in Dortmund und Leverkusen werden bis zu 11 Grad erwartet. Die nächsten Tage geht es dann ganz ähnlich weiter. Am Donnerstag viel Sonnenschein bis 13 Grad und am Freitag ebenfalls sonnig, nur etwas kühler, nur 11 Grad. Und das war WDR aktuell. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Vorsicht, 10 Pferde sind unterwegs in beiden Richtungen auf der B73 Cuxhaven-Stade zwischen Belum und Neuhaus-Oste. Müllsäcke liegen auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kreuzweinheim und Hemsbach. Menschen sind auf der A562 unterwegs in Bonn in beiden Richtungen zwischen Rheinaue und Bad Godesberg. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuz Feuchtwangen-Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle bis 6 Uhr mehrfach kurzfristig gesperrt. A28 Lehe Richtung Oldenburg zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wird gebaut, auch bis 5 Uhr noch. Umleitung führt über die U9. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttrop auch heute Nacht wegen einer Baustelle noch eine Stunde bis 5 gesperrt. A100 in Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern-Damm Bauarbeiten, da kann man nicht fahren. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd nach LKW-Löscharbeiten immer noch in beiden Richtungen gesperrt. Hier gibt es eine Umleitung. Bitte im Bereich Bad Waldsee Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungsanlagen und Klimaanlagen abschalten. B183 zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau Reinigungsarbeiten. Die Bundesstraße ist gesperrt. Die B213 Kloppenburg-Lingen ist zwischen dem Abzweig nach Holte und Herzlake wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen nicht befahrbar. Und im Landkreis Harz, da brennt es in Zilli, deswegen werden die Anwohner dort gebeten, auch Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit

seid ihr Lyrics-Checker. Heute hat Bon Jovi Geburtstag. John Bon Jovi feiert den 60. Einen Song solltet ihr raushören, an den deutschen Zeilen erkennen. Die Kids da sind mager, verticken alle Tüffluppen. Und da hinten, da dröhnt ein Ghetto-Plaster. Die Mädels tragen alle schwarz und schauen ungefähr so ernst rein wie der Arzt, der dir gerade einen Herzinfarkt prophezeit. Guten Morgen, Stefan in Köln. Hallo. Ja, und was hast du erkannt? Ich habe erkannt Midnight in Chelsea. Sehr gut. Den hören wir gleich in der kompletten Übersetzung an, in den Lyrics in der ARD-Popnacht. Und du bist um 9 Uhr auf der Arbeit zu finden in so einer Steuerabteilung einer Firma, aber stehst um 3:30 schon auf. Das ist ja krass. Warum so früh? Also brauchst du so lange im Bad? Unter anderem. Aber auch um ein Sportpensum zu absolvieren, dann Sohnemann in Ruhe zum Kindergarten zu bringen, Brotzeitdose noch vorbereiten. Wahnsinn. Ja, um dann nachhaltiges Frühstück und Mittagspause hinzukriegen. Ja. Für den Sohn da braucht man schon ein bisschen Vorlaufzeit. Du bist ja ein Vorzeigetyp, muss man sagen. Also ich würde mir, was du da gerade schilderst, ein Maskottchen von dir aufbauen und Bilder aufhängen hier. Ja, cool. So, und läufst du dann eine bestimmte Strecke, wo man dich sehen kann, wo sich vielleicht Menschen wundern in Köln? Ah, da ist er wieder. Da ist so ein Mann mit Stirnlampe zum Beispiel. Ich versuche das Ganze anonym hinzukriegen. Ich laufe nur ins nächste Veedel, einmal durch den Wald, um die nahegelegene Kaserne außenrum. Also wenn mich da um die Uhrzeit jemand sieht, dann ist das schon wirklich die Ausnahme. Dann sind das die Hundespaziergänge, ja, die Fifi jetzt noch schnell rausgezogen hat. Da kennt man sich doch, ne? Hunde untereinander grüßen sich doch auch um diese Zeit. Und wie viele Kilometer sind das da, die du zurücklegst? So in der Regel 10 Kilometer. Also, da will ich dich nicht groß abhalten, aber da kannst du zumindest mal bei dem ersten Kilometer, so schnell wie du läufst, dann die Übersetzung dir anhören von Midnight in Chelsea von Jovi, ne? Zum Geburtstag. Also Stefan, Grüße nach Köln und einen schönen, erfolgreichen Tag wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Die Kids da sind mager, verticken alte Fluppen und hinten drunter Ghetto-Blaster. Die Mädels tragen alle schwarz und schauen ungefähr genauso ernst rein wie der Arzt, der dir gerade einen Herzinfarkt prophezeit. In so eine Gegend musst du dich erstmal gewöhnen. Dauert seine Zeit. Dann liegt einer besoffen in der Whiskypfütze rum. Weiß nicht mehr, wie er heißt und wo er ist. Und seine Frau schläft mal wieder allein und hält sich selbst fest. Nasse Straßen mit leeren Autos. So, als ob die Fahrer alle tauchen gegangen wären im Asphalt. Das Leben mal kurz in den Mond schießen und abhauen. Ich habe eine Zeitschrift gelesen, wo drin steht, was der Unterschied ist zwischen einer Heiligen und einer Königin. Hab's aber trotzdem nicht kapiert. An der Ecke stehen zwei, die so verliebt sind, dass sie sich direkt ineinander verknoten. Die machen's noch heute. Und dann haut einer von beiden ab. Bus fährt vorbei. Einer von diesen Doppeldeckern und voll bis unters Dach. Fährt wie auf einem Lichtstrahl und verschwindet zwischen nix und nirgends. Und irgendwo in einem von diesen Häusern träumt jemand. Da will keiner was von mir. Da wartet keiner was von mir. Da muss ich für niemanden den Retter spielen oder den Zahlmaster oder was auch immer. Da kann ich sein, wer ich gerade sein will. Chelsea. Um Mitternacht. Irgendwann ist es dann morgen und ich gehe ins Bett. Dämmerung und irgendwo die übliche Kirchenglocke. Genauso unwirklich wie der Himmel. Neuer Tag. Baby kommt auf die Welt. Alter Mann stirbt. Genauso selbstverständlich will sich zwei Lover zum Abschied nochmal küssen. Ich lege meine Seele ins Bett und gehe weiter spazieren. Kids around here look just like sticks. They trade old licks with a beat up six. I just smile and catch the groove. Got the girls all dressed in black. Serious as heart attacks. Takes a little bit of getting used to. The old man with the whiskey stains. Lost the night, forgot his name. Poor wife was super alone again. And it ain't hard to understand why she's holding on to her own hand. It's midnight in Chelsea. Midnight in Chelsea. asking me for favors. No one's looking for a savior. They're too busy. Zum 60. von Bon Jovi, John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Es ist jetzt 4.26 Uhr. Aufpassen bitte, im Kreis Uckermark auf der Landesstraße befindet sich eine Ölspur zwischen Gandenitz und Templin. I was so unprepared. Forgive me if I stop and stare. Like my first long of air. I was here. Me harder than a million goodbyes, and this isn't a heart attack, but I feel it inside, like a shot straight to my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline, adrenaline, I take just one look at you, and I think I'm bulletproof. When you hold me in your arms, adrenaline, adrenaline, it's all a body's moving, but just one mind. It cut me open from inside out. You lift me up and knock me down. You're hitting me harder than a million goodbyes. And this isn't a heart attack, but I feel it inside, like a shot straight through my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang. Adrenaline, adrenaline, I take just one look at you, and I think I'm bulletproof. When you hold me in your arms, adrenaline, adrenaline. And I don't care if I overdose till I'm comatose. I don't care, I don't care. Let shot straight through my heart. Adrenaline, adrenaline, like a flashbang in the dark. Adrenaline, adrenaline, I take just one look at you. James Blunts neuer Hit, Adrenaline, in der ARD-Popnacht. Aufpassen bitte auf der A7 Würzburg in Richtung Ulm. In Höhe Ahlen-Oberkochen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle auf der Fahrbahn. Hier ist die ARD-Popnacht. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Eine Minute nach 4:30. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Im Kreis Uckermark bitte aufpassen. Auf der Landesstraße zwischen Gannelitz und Templin, da befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der A7 Würzburg Richtung Ulm in Höhe Ahlen-Oberkochen. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz Köln-West wegen einer Baustelle noch eine halbe Stunde bis 5 Uhr gesperrt. Die A6 Nürnberg Richtung Heilbronn wird zwischen Kreuzfeuchtwangen, Karlsheim und Schnelldorf wegen einer Baustelle mehrfach kurzfristig gesperrt bis 6 Uhr. Die A28 Lehe Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg West wegen einer Baustelle bis 5 gesperrt. Umleitung führt über die U9. Und auch noch eine halbe Stunde gesperrt ist die A40 in Essen Richtung Südostviertel zwischen Holsterhausen und Huttrop. Da wird gebaut. A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Hohenzollern, Damm, Bauarbeiten, man kann da nicht fahren. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd nach LKW-Löscharbeiten immer noch gesperrt in beiden Richtungen. Hier gibt es eine Umleitung. Bitte im Bereich Bad Waldsee Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Die B183 ist zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Bergungsarbeiten finden auf der B213 statt, Kloppenburg-Lingen. Zwischen dem Abzweig nach Holte und Herzlake in beiden Richtungen ist die Bundesstraße gesperrt. Im Landkreis Harz werden die Anwohner von Zilli gebeten, wegen eines Brandes Fenster und Türen geschlossen zu halten. Heute ist es teilweise wolkig in Deutschland, vor allen Dingen im Norden, aber länger sonnig. Ein mäßiger Wind weht. Temperaturen im besten Fall 12 Grad in Duisburg, 11 in Koblenz und Marl, 10 Grad Bremen, Stuttgart, 9 Grad Heidelberg, Braunschweig, 8 in Gotha, 7 Grad in Bad Schussenried und 6 Grad in Heidenheim. Morgen am Donnerstag ist es vielerorts sonnig in der Republik im Norden und Nordosten. Da gibt es ein paar mehr Hochnebelfelder. Temperaturen im besten Fall bis zu 13 Grad. Hier ist die ARD-Popnacht von SWR 3. Ich bin Ben Ström. There's a bit.

you're beautiful, would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl, 'cause I wanna see inside, would you let job. Never met somebody that was this dumb to let you go and keep you on a distance, knowing that your goodbye was my last chance, my last chance. Good job, you managed to fuck up another fresh start. Act like you don't see a problem, that's odd, knowing that your company's my last card. And now I see through the window that I have already changed. My hope is that someday you will forget what has happened. I like to remember the time we used to be friends. I like to remember the lie that you told me then. And I swear to God, I would follow you in the dark. Try to teach me who you are. And I would start all over. Job, kissing the bottle all night, calling a new shot till you're riding home drunk and drive. And it was already about you, thinking about the times you told me that you used to always saying goodbye. And now I see through the window that I have already changed. My hope is that someday you will forget what has happened. I like to remember the time we used to be friends. I like to remember the lie that you told me then. And I swear I would follow you in the dark. Try to teach me who you are. And I would start all over and over again, all over. I swear to God, I would follow you in the dark. Try to teach me who you are. And I would start all over and over again, all over. I swear to God, I would follow. Ja, das war ein wenig Hitze, zumindest also musikalisch, was ich Susi zuschuster. Sie ist in Margotshofen dabei, Zeitungen auszutragen im Raum Crailsheim ist sie unterwegs. Hallo Susi, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Und hältst du es einigermaßen aus, was die Kälte angeht noch, mit deinen 200 Zeitungen? Ja, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, man gewöhnt sich dran. Das ist auch egal. Wie viel Temperatur hast du denn gerade im Minus? Wir haben hier -4. Das ist schon ordentlich, ne? Also da... Aber du hast ordentlich Kaffee getrunken und bist gut vorbereitet. Du bist ursprünglich mal in Dresden aufgewachsen und dann nach Margotshofen gezogen. Und bist du inzwischen integriert? Ja, schon. Ich meine, 2003 bin ich her, das ist nun schon ein paar Jahre. Ja. Ja, alles wegen der Liebe. Und hat sich das gelohnt? Ja, ich habe mittlerweile 5 Kinder und bin bereits Oma. Dann hat es sich gelohnt, kann man sagen. Habt ihr, ja. Seid ihr Großgrundbesitzer in Margotshofen? Das ist ja ein kleines Dorf, ich glaube so 100 Einwohner oder sowas. Das sind nicht so viele Menschen. Das ist ja schon dann ein großer Prozentsatz. Man kann sagen, doch 5% schon von euch. So ungefähr, oder 6, genau. Oder 7% schon. Ja, sehr fein. Also da würde ich mal dir noch einen schönen Song von Adele spielen, den du dir ausgesucht hast. Oh mein Gott, ist ganz neu. Und komm gut durch die Nacht, ja, Susi. Dankeschön, ciao. Tschüss. Got too much time to spare. Ich habe ja schon die letzte Amtshandlung in der Hand. Schuhe habe ich angezogen um 4.54 Uhr bereits. Und hier ist für jemanden was ganz Besonderes, der unterwegs Moin ist. Ben. Guten Morgen. Ich bin's, Markus. Ich bin gerade aus dem schönen Sauerland zum Arbeiten nach Nordhessen unterwegs und dachte mir, bei der ganzen schlamasseligen Zeit, die heute in den letzten Tagen so war, würde sich Brothers in Arms von den Dire Straits gut anhören. Deswegen würde ich mir den als letzte Amtshandlung gerne wünschen. Das ist eine gute Sache für die letzte Amtshandlung. Die schlamasselige Zeit ist leider noch ein bisschen auf. Ich hoffe, dass sie bald endet, aber wir haben sie noch. Danke für diesen Vorschlag und wir hören uns kommende Nacht wieder. Das war die ARD Popnacht. Mein Name ist Ben Streubel und ein schönes Leben in Deutschland. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. To make war on our brothers and our